explosive Minute. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Was guckst du da? Was guckst du da? Korrekter Techno-Bass. Techno-Bass. Was guckst du lang? Was guckst du lang? Mach den korrekten Techno-Bass. Korrekter Techno-Bass. Was guckst du lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ach, korrekter Techno-Bass. Wir haben 22.15 Uhr. Hallo, Nachtschwärmer. Das kennen wir irgendwo her. Vor ein paar Jahren kam das ähnlicherweise schon mal raus, aber wieder neu heißt jetzt die Gruppe Fladenbrot. Wir haben jede Stunde wieder ein Gewinnspiel, ganz klar. Der DJ-Freitag. Immer ab 22 Uhr und nur bei noch nicht blöd. Disco Dip! das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos, dich hör ich ganz neu, Junkfood Junkie. Hallo nach Tremor. Ja. Diese Bandys haben schon wieder Stress. Tja, und ich hätte wirklich jeden anderen Mann aus der Footballmannschaft haben können. Piggy, du hattest sie alle. Er ist halt der Größte, ja? Habe ich dir schon gesagt, dass ich noch den Saisonrekord für Touchdowns halte? Nein. In the theater. Stereophonic Sound, auch ganz neu, aber das Sample kennen wir schon. Ja, mein Freund Bud Bundy, er legt sich eine völlig neue Kreativität zu. Er nennt sich ja jetzt, wie nennst du dich? Ich bin nicht Bud. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Wenn der Hut auf ist, bin ich Straßenrapper Großmeister B. Ja, Großmeister B. Du bist der coolste Chroma B. Es heißt Großmeister B. Da müssen wir uns was gefasst machen. Musik. Radio Regenbogen. Wir haben 22.37 Uhr. Genau, hallo Nachtschwimmer. Unser Gewinnspiel kommt kurz nach der Werbung. Die Werbung kommt nämlich jetzt. Der Werbeblock hat sich verschoben. 0.40 Uhr. 22.40 Uhr und dann nach dem kommt unser Gewinnspiel. Wieder total ab, der Kerl. Macht den Mischpult rum, meint, weil er jetzt hier einen Remix gemacht hat. Ha? Steht mir auf den Füßen rum. Wie war das mit dem Schmerz? Ja, der war arg. Aber jetzt muss ich mal kurz den absoluten Geheimtipp bringen hier. Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. So, hier ist unser Gewinnspiel. Wir suchen jetzt 5 in der Breiten. Yeah. Wir haben 22.54 Uhr. Und das müsste jetzt fast schon reichen für unser Gewinnspiel. 0138 8000. Oder mach nur einen. Move your ass! Aber jetzt möchte ich es wissen. Das muss reichen. Des Wahnsinns fette Beute. Oh Mann. Ja, du hast es geschafft. Ja, du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Ich habe mir gerade überlegt, ob das günstig wäre, mal wieder bei der Kelly einen kleinen Angriff zu starten über ihren Papi, der heute ziemlich gut drauf ist, LL. Du lässt dir Kelly aus dem Kopf schlagen. Na komm. Du willst Kelly gar nicht. Doch. Seit dem Augenblick ihrer Zeugung hat sie die Männer nur ruiniert. Komm, auf, los, ran an Kelly jetzt endlich. Darf ich dir mal einen Rat geben? Na, was denn? Vergeude keine Gedanken an Dinge, die du nicht hast. Ach komm. Eine gute Beziehung. Schöne Haare. Danke. Eine Begabung, ein Körper. Danke. Denk stattdessen an Dinge, die du wirklich hast. Was denn? Und wenn du das tust, dann sag es mir, denn für mich ist der absolute Fehlanzeiger. Das zahle ich dir heim. Was haben wir schon groß zu verlieren, frage ich euch Leute. Boah, ey, Wahnsinn. Boah, ist das geil. Das ist die Frage. Activate the beat. Eintragen unter www.charlie2000.de. Achtes Gästebuch. The

Die doofe Witze-Ecke. Hallo Nachschwärmer, hallo Blondies, hallo Kelly. Treffen sich zwei Blondinen. Du, ich habe gestern einen Schwangerschaftstest gemacht. Und? Waren die Fragen schwer? Oder denn hier? 10 Millionen Blondinen stehen vor der Himmelstür. Was ist das? Die größte Rückrufaktion aller Zeiten. Das reicht jetzt hier. Danke, danke. Wird da eine umgebracht? Total verrückt. Powerpack bei. Wollt ihr noch mehr fahren? Dann bleibt dran. Es gibt eine Zeit zu leben und eine Zeit zu sterben. Dieser Freitag ist die Härte, der Action-Freitag. DJ Test.

música. Gusta música. Me gusta música. Me gusta música. Me gusta música. M0 26, hallo Nachtschwärmer. Das ist eine neuere Version von Technocat. Und damals, als Technocat raus war, das musste nochmal jeder DJ haben, oder? You and Lisa Gate. Ja, ja, ist schon gut. Die Party Police ist wieder im Einsatz gegen die organisierte Langeweile. Oh yeah. Well. Some people say this is crazy. Lass krachen. Der heißeste Start ins Wochenende. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. 0:36. Übrigens das erste Internet-Gewinnspiel, da war die Auflösung Tom Gerhardt. Ja? Das war Tom Gerhardt, richtig. Fühlt ihr euch schlapp? Dann nehmt das hier. Doch, was ihr wollt. Jetzt gehen wir nochmal richtig Gas hier. Da lacht das Herz, das ist der Blinder. Macht Spaß? Ja, Sir! What a beautiful day. Die Türen schließen, es geht los. Thank you. ganze Ecke. Und zwar um 1.11 Uhr. Und ich sage nochmal Hallo Nachtschwärmer, alle, die hier auch zuhören, wo mit dabei sind. Seid ihr hier immer um Kelly? Warum bekommen Blondinen keine Kopfschmerzen? I dominate you. No brain, no pain. Ja, genau. Ich mache wieder beliebt. Es dauert immer ein bisschen. Ich habe nämlich hier eine riesen Liste und Faxe, die ich mir zugeschickt bekomme. Meistens über uns selbst von Blondinen. Aber da sind manchmal auch nicht Stubenreine dabei, die muss ich dann auslassen. Oder hier, warum arbeiten, das sieht man in letzter Zeit öfters, Blondinen, auch am Wochenende. Damit man sie am Montag wieder neu anlernen muss. Da brauchen wir es nicht mehr anlernen. Super! Was ist denn hier eigentlich los? Ladies and Gentlemen! Radio von hier, Radio Bibi, Radio Regenbogen. Jetzt geht's los hier! power and pressure sensor squibs. Es ist eigentlich ziemlich ruhig hier bei mir. Nachtschwimmer, fällt euch auf? Aber so immer nach eins müssen wir mal das Mikrofon oben einschalten im Schlafzimmer bei L. Ich glaube, da geht was, oder? Vorspiel. Ehrlich? Komm. Nein, das ist kein Vorspiel. Dafür macht's mir zu viel Spaß. Genau. Sonst wäre ich auch weg. Wahnsinns fette Beute. Oh Mann. Calling.